Bitte schön. Vielen Dank. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Kapagan. Ich bin zuständige Assistentärztin tätig. Mit Ihnen würde ich gerne das Aufnahmegespräch führen. Bevor wir über Ihre aktuellen Beschwerden sprechen, möchte ich ein paar allgemeine Fragen stellen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, das machen Sie, Mann. Ja, junge Frau. Okay. Wie heißen Sie? Ich heiße Hans Brenzler. Hans Brenzler. Können Sie bitte Ihren Nachnamen buchstabieren? Ja, B-R-E-N-Z-L-E-R. Okay. Herr Brenzler, wann sind Sie geboren? Am 7. Mai 1940. 1940. Sie sind 82, 72 Jahre alt, war ich. hoffentlich. 82. Ja. 80, ja. Okay. Wie schwer sind Sie? Ach, wenn ich das so genau wüsste, ich wiege mich ja nicht so oft. So zwischen 70 und 75 Kilo lacht das immer. 75 Kilo. Okay. Wie groß sind Sie? Ich bin, ah, früher war ich mal 1,68. Ich hoffe, das bin ich immer noch. 68. Okay. Herr Bresler, was kann ich für Sie tun? Ja, also, was ich halt merke in letzter Zeit, dass ich so Schwierigkeiten habe, mich zu konzentrieren. Und ich kann mich so schlecht an Sachen erinnern. Ich vergesse so viele Sachen. Ich vergesse sogar die Namen von meinen Enkelkindern oder wann die Geburtstag haben. Manchmal vergesse ich auch, was ich einkaufen will. Dann gehe ich los und dann stehe ich im Laden und dann überlege ich, was wollte ich jetzt eigentlich kaufen? Und dann fällt es mir überhaupt nicht wieder ein. Und ja, solche Sachen passieren mir halt in letzter Zeit. Und das ärgert mich. Und da habe ich gedacht, da muss ich mal nachhaken, was damit los ist. Okay, einverstanden. Herr Brenzler, seit wann haben Sie diese Beschwerden? Ja, das fängt ja im Alter immer mal so an, dass man sich an irgendeinen Namen nicht erinnert oder dass einem nicht mehr einfällt, wie der Film gestern Abend im Fernsehen war oder dass man sich an irgendwas nicht so erinnert. Aber ich würde sagen, das ist jetzt so 2 Monate, dass das eigentlich schlechter geworden ist. Vergessen Sie häufig Ihre Adresse? Nee, also ich gehe ja jeden Tag eine Stunde spazieren und den Weg nach Hause, das kenne ich ja, das ist ja immer schon das Alte. Ja, da kenne ich mich aus, da geht nichts schief. Vergessen Sie häufig Ihre Freunde Name? Ja, so die alten Freunde, die kenne ich natürlich noch alle. Schwierig wird es mit den Enkelkindern, ja. Ja, die sehe ich ja auch nicht so oft. Und da fällt mir manchmal doch nicht ein, wie die heißen. Okay. Haben Sie am Herd Essen vergessen? Vergisst? Nochmal bitte. Ja. Haben Sie früher am Herd Essen kochen vergessen? Ob ich vergessen habe, Essen zu kochen? Ja, an dem Herd. Am Herd. Ach so, Am dass mir schon Herd. mal was angebrannt ist. Nein, Gott sei Dank noch nicht. Aber ja, ich koche auch nicht so viel. Meine eine Tochter, die macht mir immer das Essen, richtet mir das vor. Dann muss ich das nur noch warm machen. Ne? Manchmal muss ich nur tatsächlich gucken, ob ich das schon aufgegessen habe. Weiß ich nicht so, habe ich jetzt heute schon gegessen oder nicht? Muss ich tatsächlich dann überlegen und dann gehe ich in die Küche und gucke, ob das da noch steht. Aber auf dem Herd habe ich es noch nie vergessen. Verstanden. Da bleibe ich aber auch immer daneben stehen, bis es warm ist. Okay. Wie sind Ihre Beschwerden plötzlich aufgetreten oder langsam? Ja, das kommt ja nicht so. Am Anfang macht man sich keine Gedanken, wenn man mal was vergisst. Ne? Mhm. Aber wenn es dann mehr wird, so wie jetzt, dann macht man sich schon Gedanken. Also ich denke, das hat langsam angefangen. Okay. Sind Ihre Beschwerden sich im Laufe der Zeit verschlechtert, von Tag zu Tag verschlechtert? Ja, also in den letzten Wochen, sonst wäre ich, glaube ich, nicht hergekommen. Ne? Am Anfang habe ich das nicht so ernst genommen, aber jetzt habe ich gemerkt, dass mir das wirklich auch schwerfällt, mich so zu konzentrieren. Ne? Und manchmal weiß ich auch nicht mehr, ob ich mein Essen schon gegessen habe oder nicht. Dann muss ich tatsächlich in die Küche gehen und noch mal gucken, ob da das doch noch steht oder ob ich heute mein Essen schon warm gemacht habe. Ne? Und manchmal weiß ich sogar die Namen von meinen Enkelkindern nicht. Ne? Einverstanden, ja. Gibt es bestimmte Auslöser, zum Beispiel unter Stress oder ja, unter Belastung? Ja, ich bin ja, habe ja keinen Stress. Ich bin ja alleine und alter Mann, Rentner, habe ja keinen Stress. Aber wenn ich zum Beispiel beim Einkaufen bin, ne, und ich weiß genau, ich wollte irgendwas kaufen, dann stehe ich da mit meiner Einkaufstasche und dann weiß ich wirklich nicht, was ich kaufen wollte. Und dann kaufe ich nur irgendwie eine Tüte Nudeln oder sowas, damit ich nicht ganz umsonst gegangen bin. Und das ist natürlich ein bisschen doof. Das ist dann schon ein bisschen stressig. Oh, oh, jetzt ist unser Internet zusammen. Ich kann nichts mehr hören und sehen. Kann sie nicht mehr? Ja, jetzt kann ich wieder was hören, ja. Ja. Okay. Vergessen Sie Ihre Schlüssel zu Hause? Oh, das ist mir zum Glück noch nie passiert. Aber der hängt auch immer direkt am Nagel neben der Wohnungstür, dass ich da nicht aus dem Haus gehe, ohne den mitzunehmen. Okay. Und zur Not hat aber auch meine eine Tochter, die mir immer das Essen bringt, die hat auch noch einen Schlüssel. Wenn ich da also tatsächlich das mal vergessen würde, könnte ich auch zu der hingehen. Okay. Waren Sie wegen dieser Beschwerden bei anderem Arzt? Nein, bisher war ich da noch nicht beim Arzt. Nicht. Erinnern Sie sich an früher ähnliche Beschwerden? Nein, das habe ich so noch nie gehabt. Okay. Haben Sie Lähmung? Eine Lähmung? Nein, nein, nein, zum Glück nicht. In der Region? Nein, nein, nein, ich kann gut laufen. Ich kann mich überall bewegen, ja. Ich gehe jeden Tag eine Stunde spazieren, ne? Ja. Haben Sie Fieber? Fieber habe ich jetzt nicht gemessen, aber ich fühle mich nicht fiebrig, nein. Mhm. Nein, schon lange kein Fieber mehr gehabt. Leiden Sie unter Schüttelfrost oder Nachtschweiß? Nein, sowas habe ich nicht. Husten Sie? Husten? Ja. Nö, nee, Husten habe ich nicht, zum Glück. Mhm. Leiden Sie unter Atemnot? Oder Herzrasen, Herzklopfen? Ja, also mit dem Herzen, das ist nicht so weit her. Ich habe so ein bisschen eine Herzschwäche und ich muss immer meine Tabletten richtig nehmen, weil ich sonst so dicke Beine kriege. Aber und wenn ich jetzt meine Tabletten vergesse, dann habe ich Probleme, die Treppe hochzulaufen oder so. Aber normalerweise komme ich ganz gut zurecht. Wie ist Ihr Appetit, wenn Sie nicht vergessen? Ja, der Appetit ist nicht mehr so wie früher. Ne? Früher konnte ich ja gut essen. Ne? Was weiß ich, nach der Arbeit ist man nach Hause gekommen und unterwegs hat man sein Mittagessen gegessen mit den Kollegen zusammen. Da habe ich immer viel Appetit gehabt. Aber seit ich alleine bin, seit meine Frau verstorben ist, ja, habe ich nicht mehr so viel Appetit. Ja, einverstanden. Da ist das Leben natürlich auch nicht mehr so erfreulich. Da quält man sich manchmal so durch die Tage. Ne? Mhm. Ja. Trinken Sie genug Wasser pro Tag? Ja, trinken tue ich lieber nicht so viel. Wissen Sie, ich muss nachts immer so auf die Toilette gehen. Und wenn ich so viel trinke, dann muss ich so oft gehen. Deswegen trinke ich eher nicht so viel. Ich trinke also morgens eine Tasse Kaffee und vielleicht auch mal zwei, so zum Frühstück. Und dann beim Mittagessen, ja, wenn ich es nicht vergesse, trinke ich da eigentlich so ein Glas Wasser dazu. Und beim Abendessen trinke ich dann nochmal so zwei Tassen Tee. Und dann vielleicht nochmal vor dem Schlafen gehen, nochmal einen Schluck. Aber ne, viel trinken tue ich bestimmt nicht. Okay. Vielleicht können Sie an Kühlschrank oder neben Ihrem Bett eine Eselbrücke oder eine Notiz oder eine Karte Wasser trinken Sie. Dass ich mich daran erinnere, dass ich mehr trinken soll. Ja, aber dann muss ich ja nachts so viel auf die Toilette. Wissen Sie, mit der Prostata. Ne? Da muss man ja so oft laufen. Und bevor ich mir in die Hose mache, trinke ich lieber ein bisschen weniger. Okay. Ist Ihnen übel? Übel? Nein, eigentlich nicht. Nein. Müde bin ich so ein bisschen, ja, so schlapp, ne? Ja. Fühlen Sie sich erschöpfen, oder? Erschöpft. Ja, das kann man wohl so sagen, ja. Ja. Ja, und ich glaube, manchmal schlafe ich auch so in meinem Sessel ein. Wenn ich da so sitze, dann irgendwie, dann merke ich, was weiß ich, im Fernsehen ist der Film, ist ein ganz anderer Film an als vorher. Das fällt mir dann schon auf, ja. Dann schlafe ich wohl mal zwischendurch ein. Okay. Wie viel Stunde schlafen Sie täglich? Oh. Am Nacht. In der Nacht? Ja, oft kann ich nachts nicht einschlafen, dann wälze ich mich so ein bisschen rum. Aber, und dann werde ich zwischendurch wach und muss auf die Toilette halt. Aber vielleicht so 6 Stunden oder so in der Nacht, 6, 7 Stunden. Sie leiden unter Prostata? Ja, die Prostata ist halt, ne, in meinem Alter kann das ja mal passieren, ne? Wie viel Mal müssen Sie auf Toilette? Ach, je nachdem, 2, 3 Mal in der Nacht. 2, 3 Mal. Dann kann ich nicht wieder einschlafen, ne? Wie ist Ihr Stuhlgang? Leiden Sie unter Verstopfung oder... Ja, manchmal klappt das nicht so gut. Dann habe ich tagelang nicht so richtig Stuhlgang. Ja. Ist Ihnen schwindelig? Nee, zum Glück nicht. Nein. Okay. Haben Sie mit Ihrem Kopf geschlagen oder hatten Sie Unfall? Sie meinen, ob ich irgendwie mir den Kopf verletzt habe? Ja. Nein. Also klar haut man sich mal den Kopf irgendwie am Schrank an oder so, aber jetzt nicht, dass ich irgendwie eine Platzwunde hatte oder dass da irgendwas Schlimmes war. Nein. Herr Brenzler, haben Sie Prostata? Seit wann leiden Sie unter Prostata? Ja, das ist bestimmt schon fast 20 Jahre. Ich bin da schon 82. Okay. Haben Sie äußere Prostata chronische Erkrankungen? Ja, also wie gesagt, ich muss da so Tabletten nehmen, ne? Ich muss so Tabletten nehmen. Das eine, das ist, glaube ich, für das Herz, ne? So, weil ich, ne, weil das Herz nicht, also ja, das ist halt nicht mehr so stark, ne? Und dann, wenn ich meine Tabletten nicht nehme, dann, dann komme ich die Treppe nicht hoch und dann, ja, und dann kriege ich auch so dicke Beine. Ne? Und beim Spazierengehen schwellen mir die Hände an. Und ja, und dann kann ich die Treppe nicht mehr so gut hochlaufen. Und dafür muss ich dann Medikamente nehmen. Und dafür, ja, also mit dem Herz ist nicht so gut. Ne? Hatten Sie früher Herzinfarkt? Ein Herzinfarkt? Nee, das habe ich nie gehabt. Okay. Seit wann nehmen Sie diese Medikamente ein? Oh, schon lange, schon lange. Ja, und dann hat man auch irgendwann mal festgestellt, dass der Blutdruck ein bisschen zu hoch ist. Und da nehme ich auch schon lange Medikamente ein. Da, damit ich das nicht vergesse, mache ich mir immer so eine kleine Schachtel für jede Woche, damit ich dann immer gucken kann, ob ich alle Tabletten genommen habe. Und manchmal vergesse ich es dann auch. Ja, das Haben merke ich Sie dann. momentan eine Rezepte haben? Ein Rezept? Ja. Ja, also immer Oder wenn die Tabletten alle sind, muss ich zum Arzt gehen. Ja, dann muss ich mir neue Rezepte holen. oder Arztbrief haben Sie? Einen Arztbrief? Einen Dann, Arztbrief haben Sie. na, da müssen Sie meinen Hausarzt fragen. Wie heißt der denn noch? Ah, das fällt mir jetzt nicht ein. Ich muss mal in meinem Portemonnaie nachgucken. Da habe ich so einen Okay. kleinen Zettel. Warten Sie mal. Ja. Oder nach der Untersuchung können Ja, wir kontrollieren. dann suche ich Ihnen das mal raus nachher, ja. Danke. Wie heißt der denn noch? Ja. Okay. Leiden Sie unter Zuckerkrankheit oder noch anderen Nee, zum Glück nicht. Nein, Erkrankungen? nein, nein. Also essen kann ich schon alles. Nur, ich habe eigentlich zurzeit nicht mehr so viel Appetit, wissen Sie? Ja. So seit meine Frau gestorben ist, ja, da muss meine Tochter mir immer das Essen bringen, das warme Essen. Und sonst so Frühstück und Abendessen mache ich mir ja selber. Und da muss ich einkaufen gehen, dann muss ich immer gucken, dass ich alles dabei habe. Einrichten. Ja, Okay. ja. Sie nehmen nur Prostata wegen Prostatetablette und gegen haarschwache Tablette ein. Nehmen Sie Ja, ich habe hier so zwei einen Zettel. Medikamente Ich ein? habe hier so einen Zettel. Ich lese Ihnen das mal vor, was da drauf steht. Das eine heißt Furosemid. Furosemid. Dann nehme ich noch Spironolactone. Spiroluctan. Und dann habe ich auch noch ein anderes Medikament. Das muss ich auch morgens und abends nehmen. Das heißt Candesartan. Und wenn Besuchen ich Sie. nachts so gar nicht schlafen kann, wenn ich nachts so gar nicht schlafen kann, da habe ich mir so Baldrian-Kapseln geholt. Baldrian-Kapsel. Die hab ich mir selber gekauft. Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann gar nicht einschlafen wieder, dann nehme ich davon eine. Okay, Herr Brenzler. Wurden Sie früher operieren? Operieren? Operiert? Nein, eine Operation hatte ich, glaube ich, noch nie. Nein. Haben Sie Allergie oder Unverträglichkeit gegen etwas? Oh ja, tatsächlich, eine Katze darf mir nicht ins Haus. Da kriege ich so ein Schnupfen und da kriege ich ganz rote Augen und also bloß keine Katze, ja. Okay. Haben Sie alle Grundimpfungen erhalten? Ja, geimpft bin ich, ja. Ich habe auch die Corona-Impfung bekommen, ja. Ja, vollständige geimpft, ja. Sind Sie schon? Ja, da habe ich drei Impfungen bekommen. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Nein, nein, nein. In meinem Alter reise ich nicht mehr. Nein, nein. Und ohne meine Frau, ne, da verreise ich schon lange nicht mehr. Herr Brenzler, rauchen Sie? Nee, geraucht habe ich tatsächlich nie in meinem Leben. Das habe ich gar nicht erst angefangen. Trinken Sie Alkohol oder haben Sie getrunken? Ja, also ein Glas Wein trinke ich schon mal, wenn ich Freunde treffe. Das passiert nicht so oft. Sind ja nur noch wenige über, ne? Dann trinke ich wohl mal ein Glas Wein, mal am Abend. Gelegentlich kann man wohl so sagen, ja. Okay. Frau Brenzler, diese Frage nehmen Sie sich nicht persönlich. Das ist nur medizinische und allgemeine Frage. Nehmen Sie Drogen oder früher? Drogen? Sie meinen jetzt nicht meine Tabletten, ne? Nein, nein, Drogen habe ich nie probiert. Nein, sowas. Haschisch oder andere Drogen. Nein, ach, was meinen Sie? Ich bin im Krieg geboren, da gab es sowas nicht. Einverstanden, ja. Okay. Leben Ihre Eltern noch, oder? Oh nein, überlegen Sie mal, ich bin 82. Da können meine Eltern wohl nicht mehr leben, ne? Aber ich habe auch keinen guten Kontakt zu denen gehabt. Ich kann Ihnen nichts über meine Eltern sagen. Das ist schon alles zu lange her. Okay. Gibt es in Ihrer Familie wichtige Erkrankungen? Zum Beispiel Zuckerkrankheit, neurologische Krankheiten oder Bluthochdruck, Herz? Ja, ich kann nur von mir selber reden. Also das habe ich Ihnen ja gesagt. Ich habe ein bisschen Bluthochdruck und ein bisschen Herzschwäche. Ja, aber von sonst in der Familie gibt ja keinen mehr. Und meine Töchter sind zum Glück alle gesund. Wie viele Kinder haben Sie? Wir hatten 3 Töchter. 3 Töchter. Und eine wohnt hier noch zum Glück in der Nähe und die guckt immer mal nach mir. Haben Sie Geschwister? Nein, ich war alleine. Wie viele Enkel haben Sie? Oh, ich meine, das sind jetzt 6. 6. Ja, aber ja, 6 sind es ja. Ja. Aber die sind auch schon alle groß, ne? Die gehen schon aufs Gymnasium und ja, aber wenn ich mir die Namen da haue, da manchmal vergesse ich, wie die heißen. Ja, das ist schwierig, ja. Sie erinnern sich ganz nicht daran, ja. Okay, verstehe ich. Was waren Sie vom Beruf? Ja, ich habe früher in der Autoindustrie gearbeitet. Sie haben schon gesagt, dass Sie alleine leben. Ja, das ist richtig, genau. Ja, seit meine Frau gestorben ist, bin ich alleine. Ja. Ja, ich verstehe Sie. Aber Ihre Tochter lebt in der Nähe von Ihnen? Ja, die kocht immer für mich und bringt mir dann das Essen und dann muss ich mir das mittags nur warm machen. Ja, das. Okay, danke. Herr Brenzler, ich möchte für Sie ein bisschen zusammenfassen. Ja. Ja. Sie haben seit 2 Monaten schlechte Erinnerungen. Ja, ich kann mich schlecht an Sachen erinnern, das stimmt, ja. Naja. Und besonders Enkelname, Ihre Enkelname. Ja, auch, aber auch so andere Sachen. Also, ne, wie heißt denn nochmal mein Hausarzt? Ne, das musste ich ja tatsächlich auch. Ja, ja. Neue bekannte Personen erinnern Sie sich nicht an? Was früher war, da kann ich, wie meine Kollegen hießen, das kann ich Ihnen alles erzählen. Ja, klar. Ja. Oder wie meine Lehrerin hieß in der Schule, das weiß ich auch noch. Aber ja, ne? Jetzt, wie mein Hausarzt, oh, wie hieß der denn noch? Ja. Ich muss nachher tatsächlich auf den Telefon gucken, ja. Einverstanden. Und manchmal vergessen Sie ob sie essen. Ja, das ist mir schon mal passiert, dass ich nachgucken musste, ob mein Essen noch in der Küche, weil ich habe auch keinen Hunger. Wissen Sie, ich hab keinen richtigen Appetit und dann merke ich das auch nicht, ob ich wirklich schon gegessen habe oder nicht. Und so viel isst man ja auch nicht mehr im Alter, ne? Früher haben Sie nicht ähnliche Beschwerden? Hatten Sie nicht ähnliche Beschwerden? Nein, das ist ziemlich neu, ja. Sie leiden unter Prostatavergrößerung und Herzschwäche auch. Ja, das ist richtig, ja. Ja. Sie nehmen drei Medikamente, Furosemid, Spironolactone und Candesartan. Ja, so heißen die, ja, genau. Bei Bedarf nehmen Sie Baldran zum Schlafen. Zum Schlafen, ja, richtig. Ja, das habe ich immer auf dem Nachttisch liegen, ja. Wenn ich nachts aufwache und nicht wieder einschlafen kann, dann nehme ich da diese kleinen Dragees. Okay. Herr Brenzler, haben Sie in letzter Zeit ab oder zugenommen? Oh, ich wiege mich ja nicht so oft. Aber ich glaube, die Hosen sind so ein bisschen weit. Ich glaube, ich habe ein bisschen abgenommen, ja. Okay. Wann waren Sie beim Herzarzt oder Kardiologie? Beim Kardiologen? Ach, das ist schon länger her. Da hat mich mein Hausarzt mal hingeschickt und dann hat er mir seither immer die Medikamente, die der Kardiologe verschrieben hat, die hat er mir dann immer weiter verschrieben. Okay, verstanden. Möchten Sie etwas hinzufügen? Nein, also ich habe Ihnen ja gesagt, weshalb ich hier bin, weil ich das Gefühl habe, dass ich irgendwie Sachen vergesse und dass ich immer vergesslicher werde und dass ich mich nicht so gut konzentrieren kann. Ne? Ja, deswegen bin ich hierher gekommen. Verstanden. Okay, Herr Bressler, ich habe von meiner Seite alle wichtigen Fragen gestellt. Jetzt möchte ich Sie körperlich untersuchen und dann werde ich Blut abnehmen und Ultraschall, bei Bedarf Ultraschall veranlassen. Oh, ja, und kann man da feststellen, woher das kommt? Ja, nach der Untersuchung und mit der Chefarztbesprechung kann ich Sie bestimmte Diagnose stellen. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was dabei rauskommt. Ja, okay. Kann man dann Tabletten nehmen dagegen, dass das wieder besser wird? Ja, ich denke, Sie haben vergessliche Probleme oder ja, deswegen will ich ja Tabletten Probleme nehmen, dass ich nicht mehr so vergesslich bin. Ja. Nach der Untersuchung und Besprechung kann ich für Sie ganz bestimmte Diagnose stellen und vielleicht Therapie auch. Ja, das wäre schon gut. Ja, dann warte ich bis nach der Untersuchung ab, was Sie mir dann sagen. Ja. Okay. Ich glaube, das war für mich ungefähr genauso anstrengend wie für Sie. Ja, erst einmal habe ich diese Anamnese hören und ja, gehört. Okay. Gibt es noch Vielleicht Fragen? Brauche ich ein paar Minuten. Ja, alles klar. Ja. Gibt es Fragen von den anderen? Die Frage gestellt hat, haben Sie das Bewusstsein verloren oder haben Sie schwindelig? Schwindelig hat sie gefragt, ja. Aber Bewusstsein verloren hat sie tatsächlich nicht gefragt, aber habe ich nicht. Und wenn, würde ich mich nicht dran erinnern. Was waren Ihrer Meinung nach dem Mängel unseres Kollegen bei der Anamnese? Eigentlich hat sie komplett gefragt. Und sie war natürlich heftig unter Dampf, weil ich ständig dasselbe erzählt habe. Ne? Ich war ja kein besonders kooperativer Patient. Und sie musste auf sehr geduldig auf mein ständiges Wiederholen eingehen. Ich finde, sie hat das ziemlich gut gemacht. Und so direkt Fehler würde ich jetzt oder Probleme habe ich jetzt nicht wahrgenommen. Ich habe eine Frage. Als Patient eine Frage, eine Situation zeigen. Meine Frau hat tot. Ist gestorben? Gestorben. Als Arzt, welche Reaktion zeigen müssen? Ja, wir haben da ja schon mehrfach drüber gesprochen. Ich finde immer, das kommt sehr drauf an. Wenn jemand sagt, meine Frau ist vorletzte Woche gestorben, ja, dann würde ich nur sagen, oh, das tut mir leid, das ist sicherlich eine schwere Zeit für Sie, was auch immer. Aber wenn jemand in dem Alter sagt, ich bin verwitwet, ja, und nichts näher dazu sagt, ja, dann würde ich da, glaube ich, auch jetzt nicht näher drauf eingehen. Vielleicht könnte man noch nachfragen, kann sagen, oh, ist das schon lange her? Oder er hat ja irgendwie so gesagt, ja, seit meine Frau tot ist, habe ich keine Freude mehr und kann ich nicht mehr gut schlafen oder so. Das wäre vielleicht noch so eine Möglichkeit gewesen, wo man nachhakt und sagt, ach, Ihre Frau fehlt Ihnen wohl sehr und Sie fühlen sich jetzt einsam oder irgendwie sowas. Das kann man schon machen, ja. Aber ich würde jetzt zum Beispiel nicht mehr sagen, herzliches Beileid oder so, wenn die vor einem halben Jahr gestorben ist oder vor einem Jahr, ja. Sondern, ja, tatsächlich eher jetzt in diesem Fall auf die Situation eingehen und sagen, oh, eben ja, offensichtlich fühlen sie sich alleine und sind traurig, dass ihre Frau nicht mehr bei ihnen ist. Das kann man durchaus machen, ja. Das fände ich schon okay, ja. Und die Frage, zum Beispiel, Müşerref hat gefragt, welche Drogen probiert, aber der Patient hat 82 Jahre alt und richtig oder peinlich? Also, das ist ja so eine Standardfrage, die. Oh, das ist eine interessante Frage, ja. Ernähren Sie sich gesund, ja. Ja, tatsächlich spielt das wahrscheinlich in diesem Alter keine Rolle mehr. Wobei, man muss mal ganz ehrlich sein, die Generation der Drogensüchtigen, ja, die hier in Deutschland praktisch mit diesem Problem konfrontiert waren, die sind jetzt in den 70ern zumindest. Ja? Das sind ja durchaus Leute, die in den 60er, 70er Jahren, da war das hier relativ ein großes Problem, dass die Leute angefangen haben, Drogen zu nehmen. Und wenn die bisher überlebt haben, ja, überhaupt, dann sind die tatsächlich so weit jetzt. Da sind die durchaus 80, ja. Und natürlich muss man auch sagen, dass heute Drogen auch wieder sehr gesellschaftsfähig geworden sind. Also glaube, da bin ich nur manchmal sehr naiv, dass ich selber glaube, es spielt keine Rolle, weil es für mich keine Rolle spielt. Aber es gibt, glaube ich, durchaus so Szenerien, wo das heute sehr dazugehört, das, was ich, Kokain zu konsumieren oder irgendwelche Ecstasy-Pillen oder sowas, um sich irgendwo den Kick zu geben. Ja, also Vielleicht ist es gar nicht so ganz aus der Welt, ja, dass man danach fragt. Und offensichtlich ist es ja so, dass die Prüfer irgendwie Wert legen auf diese Frage. Ne? Insofern, ja, wobei ich immer finde, wenn man die jetzt so betont, wenn man sagt, nehmen Sie es nicht persönlich, dann denke ich immer, man gibt der Frage so ein Gewicht, ja, und man betont das so sehr. Ne? Es war dann eben ganz klar, habe ich lesen können, eine Frage, ernähren Sie sich gesund? Da ist natürlich die große Frage, was versteht man unter gesunder Ernährung? Wahrscheinlich würde der das jetzt bejahen, keine Ahnung, ja. Aber natürlich hat er eine viel zu kleine Trinkmenge, das lag ja offensichtlich auf der Hand. Ne? Und die eine Frage konnte ich jetzt nicht, ich habe nur einen Abschnitt gesehen. Erinnern Sie sich an die, also, die, ja genau, das ist der Punkt. Ne? Er erinnert sich nicht an die Sachen aus der letzten Zeit, da fehlt Ihnen das. Aber das, was lange zurückliegt, das weiß er. Er kennt noch die Namen von seinen Kollegen, von der Firma, aber er kennt nicht die Namen von seinen Enkelkindern, ne? Die er letzte Woche gesehen hat. Ja? Und das ist so der Klassiker natürlich, dass man das Neue nicht erinnert und das Alte aber sehr wohl. Ne? Gut, können wir? Ja, darf ich eine Frage stellen? Na klar. Ja, wann wurde bei Ihnen das letzte Mal Blut abgenommen? Wenn er das noch weiß. aber ist schon eine Weile her. Ist schon eine Weile her. Ja, ja und ist das Ergebnis normal, oder? Ja, sonst hätte der Hausarzt ja was gemacht eigentlich, ne? Wahrscheinlich hat er nach allen und? Möglichen geguckt. Ja, aber also ich denke mal, das war unauffällig, die Blutuntersuchung, die letzte. Und sind Sie vegetarisch, oder? Dieser Mensch hier ist, glaube ich, nicht vegetarisch, würde ich nicht sagen, nein. Ja, okay, danke. Nur ich. Eine ich Frage. Selber, ja. Also, okay. So ja? Eine Situation. Ja. Ich denke, etwas schwer, weil die Patienten, der Patient erinnert sich nicht die letzte Zeit, was sie gemacht haben. Wie können wir vertrauen, was er gesagt hat? Ja, eigentlich überhaupt nicht. Das ist ja das Problem. Ja, das ist das Problem. Man muss rausfinden, wer der Hausarzt ist und Aha. muss die Aussagen überprüfen. Oder vielleicht fragen wir, mit wem hatten Sie hier gekommen? Allein oder haben Sie einen Freund oder eine Verwandte? Ja, also begleitende Person braucht. Ja, aber er ist ja alleine gekommen. Er hat ja gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Ja? Aber man kann tatsächlich seinen Aussagen nicht so hundertprozentig vertrauen. Und sicherlich muss man die Aussagen verifizieren. Über den Hausarzt. Ja, das ist klar. Und unter Umständen kann man ihm auch sagen, wenn Sie das nächste Mal zu uns in die Praxis kommen, vielleicht kann Ihre Tochter mitkommen. Ne, die Tochter, die immer das Essen kocht. Ja, dass man das nochmal zusammen bespricht. Ja, aber für mich war das natürlich jetzt auch ja, tatsächlich ein bisschen schwierig. Es gibt also diesen Fall, den habe ich mir jetzt nicht aus den Fingern gesogen, ja. Es gibt diesen Fall aber ich habe natürlich versucht, ihn auch irgendwie annähernd überzeugend zu präsentieren, ja, dass ich eben nicht nur sage, ich vergesse Sachen, sondern dass ich auch tatsächlich Sachen vergesse. Ja. Insofern, aber klar, ist so eine Anamnese super schwierig. Ja? Ja. Okay, sollen wir? Ich habe eine Frage. Können wir fragen, zum Beispiel, sind Sie aggressiv oder fühlen Sie sich aggressiv? Direkt fragen wir. Ja, also da würde ich Da würde ich vielleicht sagen, sind Sie manchmal wütend? Wütend. Oder so, ne? Hm? Und, aber meinen Sie wirklich aggressiv oder meinen Sie depressiv? Ja, beides eigentlich. Alzheimer oder Demenzpatienten haben ein bisschen Aggressivität und Depressivität auch. Ja, wobei die Aggressivität kommt, glaube ich, in dem Augenblick, wo sie merken, dass die anderen was merken. Ja, ich erinnere mich an eine Freundin, die ihre Mutter zurzeit betreut und die also sagt, zwischendurch ist sie total wütend, dass die Tochter die zweite Zeitung abbestellt hat. Sie kann die Zeitung sowieso nicht lesen, ja? Und die Tochter hat halt gesagt, Mensch, wir brauchen so viel Geld für die Pflege und für alles. Eine Zeitung muss reichen, ja? Und jetzt kommt immer wieder, du hast ja meine Zeitung abbestellt, ja? Also das weiß die Mutter dann wieder. Da erinnert sie sich dran, dass sie früher die beiden Zeitungen gehabt hat. Sie erinnert sich aber nicht mehr, dass die Tochter ihr ganz vernünftig erklärt hat, warum sie diese zweite Zeitung abbestellt hat. Ja? Dass sie sagt, du hast mir ja meinen Schlüssel weggenommen, ne? Weil die Mutter zu irgendwelchen Tageszeiten aus dem Haus weggelaufen ist. Ja? Du hast mir ja den Schlüssel weggenommen, du bist böse. Ja, und dann werden die Leute aggressiv. Wahrscheinlich wird dieser Typ hier noch nicht in der Phase sein, sondern erst, wenn ihn jemand mit der Nase drauf stößt und sagt, hör mal, wir müssen das ein bisschen anders regeln, und er merkt das dann, dass er eingeschränkt ist, dann wird er wahrscheinlich aggressiv. Möglicherweise sagt die Tochter, wenn sie mitkommt, wenn ich versuche, ihm die Tabletten zu kontrollieren, dann wird er böse. Ja, kann passieren, dass sowas kommt. Ne? Aber ich denke mal, der ist ja noch in einer relativ frühen Phase hier. Hm? Okay. Okay. Ja. Hallo, Frau Oberärztin. Ja, schönen guten Abend. Haben Sie kurze Zeit? Ja, natürlich. Sie haben einen neuen Patienten gesehen? Ja, ich habe einen neuen Patienten, Herr Brenzler. Herr Brenzler ist 82 Jahre alt und 1,68 Meter groß und ungefähr 70 Kilogramm schwer. Herr Brenzler hat sich in unserem Krankenhaus vor 2 Monaten beginnende Demenz vorgestellt. Und er ist ängstlich und außerdem klagte er über Beinödeme. Die vegetative Anamnese, äußere Insomnia und unsere Insomnia sind unauffällig. In letzter Zeit habe er abgenommen. Die Hose ist weit. Ja. Abgenommen, aber er weiß nicht, wie viel Kilo er abgenommen habe. Er leider unter Nocturie, in der Nacht müsste er 2 oder 3 Mal Wasser lassen. Und sein Appetit habe in letzter Zeit ziemlich vermindert. Er erinnere sich ganz nicht daran, ob er es gegessen habe. Ja, die Vorerkrankungen Er leidet an Prostata und chronische Prostata-Hyperplasie, ne? Prostata-Hyperplasie und chronische Herzinsuffizienz. Er nehme wegen chronischer Herzinsuffizienz Furosemid, Spironolactan und Candesartan ein. Hat er auch einen Bluthochdruck? Ja, er leidet an arterielle Hypertonie und ja, seine Bluthochwerte sind oder seien Grenze. Ja, er nehme bei Bedarf Baldrian zum Schlafen ein. Okay. Bislang sei er keine Operation. Er sei bisher nicht operiert worden, ja. Operiert worden. Ja. Ja. Er sei kein Raucher. Er trinke gelegentlich Alkohol. Drogen wurde verneint. Allergie gegen Katzenhaare ist bekannt. Ja. In Familienanamnese ergaben ja, er habe keinen Kontakt mit seinen Eltern. Ja gut, die sind ja auch wahrscheinlich schon lange tot. Er ist 82 Jahre alt. Genau. Mhm. Er habe 3 Töchter, die auch gesund sind. Mhm. Und, ja. Er lebe allein auch. Die allgemeine Anamnese gibt es, dass er an neue bekannte Personen sich nicht erinnere. Mhm. Und er erinnere sich nicht an Essen. Ja. Ja. Ja, die Anamnese. Und wie ist es, mit der Vergangenheit, mit weit zurückliegenden Sachen? Ja, er erinnere sich an Vergangenheit sehr gut, alte Freunde und ihre Familie auch, aber zum Beispiel seine Familien auch, aber er habe sich an seinen Eltern, Enkeln nicht erinnert. An die Namen der Enkelkinder. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Alzheimer hin. Ja, genau. Ja. Was käme sonst noch in Frage? Bitte schön. Differentialdiagnostisch, was könnte es noch sein? Nach Differentialdiagnose, vaskuläre Demenz auch. Ja, genau. Haben wir gedacht. Schlaganfall. Ja. Schlaganfall, aber. Ja, habe ich ja. Schlaganfall auch. Oder nach der Unfall oder nach der. Ja, was könnte denn noch, schlimmstenfalls noch los sein im Kopf? Ja. Wenn es nicht von außen kommt? Ich habe nicht bemerkt. Ich habe schon untersucht. Nein, ich meine, was könnte sein? Was könnte sein? Ah, okay. Könnte sein. Dass da was wächst. Parkinson oder Hirnblutung und Hirntumor Oh. Ja, genau, der Hirntumor, das wäre noch so eine Idee, genau. Und was möglicherweise noch mit reinkommen könnte, er hat ja so von der Stimmung her. Ja, ja er da hat, kommt's. Ja, er ist ein bisschen ängstlich. Ängstlich? Stressig. Ja, auch er nicht. Hat keine Stress. Depression. Depression, okay, er ja. leidet unter Depressionen. Ja, ja also das würde ja tatsächlich auch sehr, sehr viel erklären. Ne? Und so eine Altersdepression ist ja auch nicht so ganz ungewöhnlich. Situativ, ne? War empfundene Einsamkeit, sowas als Depressionsauslöser, Partnerverlust als Depressionsauslöser, könnte auch sein, ja. Ja, er habe begleitende Person ihre Tochter, aber ihre Tochter lebe in der Nähe von Herr Bressler. Ja, genau. Und die guckt nach ihm. Ja. Ja, deswegen kann er aber seine Situation trotzdem als einsam empfinden, ne? Also wir können die Depression müssen wir auf alle Fälle mit. Ah, da kommt noch was. Ja, super. Das habe ich hier nämlich auch noch auf dem Zettel stehen. Dass der einen B12-Mangel hat. Ja. Dass der einfach nicht ausreichend ernährt ist, dass er einen B12-Mangel hat. B12-Mangel. Ne? Ja. Gut, was machen Sie denn jetzt diagnostisch mit dem? Ja, ich kontrolliere, ja. Ich werde Blut entnehmen. Ich untersuche im Blut B12 und ja, B12, besonders B12 und andere Parameter auch. Ja, welche denn noch zum Beispiel? Ja, wegen Anämie oder auch zum Beispiel, ja. Und da müssen wir noch nach der Schilddrüse gucken, ne? Ja, Schilddrüse auch. Thyroidfunktion. Genau. Und was machen Sie bei der körperlichen Untersuchung? Worauf gucken Sie da? Beinödeme untersuche ich und manche neurologische Testen. Ja, genau, also die Reflexe, ne? Genau, da gucken Sie nach. Sehr gut, okay. Und gut, was ist denn dann der, wenn wir tatsächlich den Alzheimer-Verdacht nachgehen, was kann man da noch für andere Untersuchungen machen? Ja, eher invasive Untersuchungen? Blutsticht untersuche ich wegen B12-Mangel und ja, das haben wir gesagt. Ja, jetzt wenn wir weiter an der Alzheimer-Diagnose sind, wie können wir da invasiver noch vorgehen? Invasive. Okay, Hirntomographie führe ich durch. Das wäre eine Idee, genau. Schädel-CT oder MRT? Schädel-CD führe ich durch. Und manche tiefe Anamnese von ihrer Angehörigen. Dass man da nochmal vertieft, dass der Patient nochmal mit Angehörigen kommt. Ja. Okay, das wäre sicherlich auch vernünftig, ja. Ja, gut. Ich habe hier noch als wirklich invasive, ach ja, das ist ein schöner neurologischer Test, genau. Ist bekannt, ne? Einer der bekanntesten neurologischen Teste für Alzheimer-Leute ist dieser Uhrentest. Ja. Ne? Wobei, ich habe das tatsächlich einmal erlebt, und das war für mich sehr, sehr schockierend. Das war bei meinem Vater. Dass der tatsächlich das nicht hingebracht hat, die Uhr richtig zu zeichnen. Das hat mich total erschüttert, weil der eigentlich, Also so geistig abgebaut wirkte er nicht. Und so dieses Erkennen, ja, das war für mich tatsächlich ein Schock, muss ich sagen. Ja, Ohrtest, ja, richtig. Ja, also das ist wirklich einer, der sehr aussagekräftig ja, ist. Manche Kartetest oder Erinnern-Karte. Ja, ja. Ja, es gibt sicherlich deutlich mehr, aber Ohrtest ist irgendwie so ganz bekannt, ja, halt, natürlich. Ja. Und nein, was hier noch erwähnt ist, ich weiß nicht, ob das heute immer noch Standard ist, dass man tatsächlich eine Lumbalpunktion macht. Ah. Ja, vielleicht kann irgendjemand von den Kollegen dazu was sagen. Tauprotein und Beta-Amyloid ist als Stichwort hier erwähnt. Kann irgendjemand von den Kollegen was dazu sagen, ob das wirklich heute auch noch Standard ist, dass man danach guckt? Oder wegen Amyloide PET-CT führen wir auch durch. PET-CT ist? Amyloid-Ansammlung. Okay. Gut. Ja, wenn sich das jetzt bestätigt, was würden Sie denn dem Patienten auf den Weg geben oder wie würde man das behandeln? Als Therapie denke ich, also es gibt Medikamente. Ja, es gibt Medikamente. Ist hier was aufgeführt? Ich glaube nicht, dass das jetzt tatsächlich irgendwas ist, was jemand fragen würde. Ja? Tacrin, Donepezil, Memantin, Galantamin, Rivastigmin. Also Vitamin auch. Vitamin ja. B komplett. Was man sicherlich diesen Patienten auf alle Fälle mit auf den Weg geben muss, ist SSRI. Serotonin Sekretion, Serotonin Releasing Inhibitor. Ja, aber was muss der Patient tatsächlich im Alltag auf alle Fälle machen? Obwohl er nicht auf die Toilette gehen will. Er muss mehr trinken. Harnröhre-Sonde. Nein, der muss mehr trinken. Ja? Ja, der hat eine Trinkmenge von einem Liter oder sowas am Tag. Ja? Der muss deutlich mehr trinken, damit er besser durchblutet ist und damit er auch seine Verdauung besser hinkriegt. Ne? Der ist ja eigentlich komplett ausgedörrt, der Mensch. Zumal er ja noch ständig Diuretika nimmt. Ja? Der muss auf alle Fälle ein bisschen mehr trinken als seinen einen Liter am Tag. Ne? Und dann muss man halt gucken, wie das Herz das mitmacht. Ne? Das ist natürlich immer diese Abwägung Diuretika und auf der einen Seite und Flüssigkeitsgabe. Aber wenn der unter Verstopfung leidet und wenn er halt merkt, dass er im Gedächtnis Probleme hat, wird er ein bisschen mehr trinken müssen. Ne? Okay. Gut. Ja, dann bin ich gespannt, was bei Ihren Untersuchungen rauskommt. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Und jetzt gebe ich noch mal in die Runde. Hat noch jemand weiter Fragen? Auch zur weiteren Diagnostik und Behandlung? So schwer, Thema. Also ich denke mal, das war jetzt nicht so ein ganz typischer Fall. Ah, da kommt noch eine Frage. Ja, ja? Hallo. Was denken Sie über Omega-3 bei dieser Situation? Ich bin da raus, keine Ahnung, weiß ich nicht. Normalerweise habe ich eine Erfahrung, nicht eine, viele Erfahrung. Bei Alzheimer-Patienten habe ich mehrmals Omega-3 gegeben und das war ganz gut für sie. Ja, guck. Ja, ist hier tatsächlich, steht hier nicht, aber ist ja ein super Hinweis. Dankeschön. Ja. Also Sie kennen sich aus mit Alzheimer-Patienten. Mineralstoffe. Frau Dr. Meriem. Letzte Satz habe ich gar nicht verstanden. Ich habe gesagt, Sie kennen sich aus damit. Sie haben Patienten schon selber behandelt. Ja, ich kenne, aber nicht hier, natürlich in der Türkei. Ja, das schadet ja nichts. Aber Sie hätte ich mit diesem Fall jetzt nicht aufs Glatteis führen können. Sie hätten problemlos mit dem agieren können. Nee, ich mit denke nicht selber, ja. Ja, gut. Also ich denke, für jemanden, für den das tatsächlich absolutes Neuland ist, war das ein bisschen schwieriger Fall. Aber ich finde, Sie haben sich da sehr gut geschlagen, muss ich mal sagen. Und Sie wussten ja auch sofort, worum es geht. Ja? Insofern finde ich, dass das schon sehr gut gelaufen ist. Und ja, dann würde ich sagen, für heute sagen wir Tschüss. Ich wünsche einen schönen Abend. Für Ihre Geduld. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Ja. Und ich hoffe, dass niemand vergisst, dass wir uns treffen. Ja. Gut. Ich sage auch danke. Allen einen schönen Abend. Wir sehen uns Donnerstag. Tschüss zusammen. Guten Abend. Wie viel Uhr am Donnerstag? Bitte? Wie viel Uhr am Donnerstag planen? Ich würde sagen, wie immer 20 Uhr. Ja, da sind wir auf der sicheren Seite. Okay? Vielen Dank. Alles klar, bis dann. Tschüss. Tschüss. Danke, ciao. Danke schön, tschüss.